from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Herzlich willkommen zu Folge 9 From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast. Die Saison ist jetzt nunmehr gute zwei Wochen alt, ungefähr. Und die Chance wollen wir nutzen, um uns mal zu Anfang heute, bevor wir auf die Memphis Grizzlies kommen, die ihr als adoptiertes Team gewählt habt, mal ein bisschen die Liga anzugucken. Für wen lief der Start gut und welche Teams sind for real und welche nicht? Ja, ich glaube, da haben wir im Westen ein bisschen mehr zu tun als im Osten. Wenn man sich die Standings anschaut, sieht man, dass im Osten einige Teams, die man auch oben erwartet hätten, tatsächlich oben stehen. Toronto hat natürlich einen sehr, sehr guten Start hingelegt mit sechs Siegen in 7 Spielen. Miami wahrscheinlich besser als noch einige gedacht haben, haben halt ja auch recht wenig Spieler abgegeben, jetzt bis auf natürlich LeBron, sind sehr eingespielt, gerade die Neuen haben sich da eigentlich ganz gut eingefügt, wahrscheinlich bis auf Josh McRoberts, da komme ich dann nachher nochmal drauf zu sprechen. Washington, Chicago, Brooklyn, das sind so ein bisschen die üblichen Verdächtigen meiner Ansicht nach im Osten. Ja, wen man da im Osten vielleicht erwähnen muss, sind die Cavs aus Cleveland mit den prominenten Neuzugängen. Da hat der Saisonstart nicht ganz so gut geklappt. Wir haben noch vor 2 Wochen live zusammen das Spiel gegen die Knicks geguckt, was zu meiner Freude für New York ausgegangen ist. Aber auch danach ist so ein bisschen Struggle ins Team gekommen, unter anderem der Buzzerbeater von Gordon Hayward beim Spiel in Utah. Da läuft noch nicht alles rund. Ich glaube, wir sehen es beide relativ ähnlich, dass das über die Saison hinaus sich dennoch regeln wird. Dafür hat das Team zu viel Talent. Dennoch, wenn du dir die Competition anguckst mit Toronto, mit Miami, vor allem mit Chicago, dann willst du dir so einen Lapsus am Anfang nicht leisten. Und so die ersten, wenn man es so nennen kann, Quälereien kamen ja schon ins Team. Nach der, wie gerade angesprochen, Niederlage gegen Utah hat LeBron sich Kyrie zur Brust genommen. Er hatte ja vorher schon mal gesagt, dass ein paar Spieler, und das war ganz klar auf Kyrie und Dion Waiters gemünzt, ein paar Spieler ihre Bad Habits ablegen müssen. Ja, und in dem Spiel hat Kyrie sich 23 Würfe genommen, zwar auch 34 Punkte gemacht, aber keinen einzigen Assist. Und das ist halt nicht die Weise, wie LeBron spielt oder wie LeBron zu seinen Titeln gekommen ist. Insofern hat er die beiden Jungs, vor allem Kyrie, ein bisschen eingenordet. Ja, es ist natürlich eine spezielle Situation. Ich glaube, die meisten Experten sind sich da einig, dass die Mannschaft einfach Zeit braucht und dass die Siege schon kommen werden. Aber trotzdem, ja, muss da ein bisschen sich was tun. Die Rotationen müssen jetzt ein bisschen schneller gefunden werden. Zu Beginn hat jetzt vor allem auch LeBron, glaube ich, recht viel gespielt, mal 43 Minuten oder sowas, und hat das auch gesagt. Und in einem veteranengespickten Team, wo dann Sean Marion irgendwie nur 10 Minuten Einsatzzeit sieht, kann das dann auch schon mal zu Querelen kommen, wenn man dann eben nicht wirklich gewinnt und irgendwie auf einer Erfolgswelle reiten kann. Ja, sonst so die Teams, die nicht so gut in die Saison gestartet sind, sind hauptsächlich eigentlich auch Teams, die wir vermuteten, die entweder halt Anlaufschwierigkeiten haben sollten oder tanken oder einfach nicht gut genug sind. Also unten stehen dann halt Philadelphia als bisher einziges Team ohne Sieg. Letzte Nacht haben dann die Lakers ihren ersten Sieg eingefahren mit ein bisschen Häme gegenüber Charles Barkley, der jetzt also nur einen Tag fasten musste oder ein paar Tage. Das hätte er aber wahrscheinlich nicht überlebt, wenn er nur die beiden Tage nichts gegessen hätte. Ja klar, deine Knicks haben jetzt nicht den besten Start erwischt, aber ich glaube, das hat auch viel mit den Verletzungen zu tun gehabt, oder? Ja, bei den Knicks sind es, glaube ich, ein paar Sachen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ja, wir haben zum einen die Verletzung von Calderon. Der ist jetzt aber für mich auch nicht der Halsbringer. Vielleicht hätten wir ein Spiel mehr gewonnen, wenn er dabei gewesen wäre. Er kann die Offense, die natürlich noch nicht sitzt, das habe ich ja auch vorher gesagt, dass ich denke, dass so eine Triangle neu installierte Offense ein bisschen Zeit braucht. Das finde ich alles in Ordnung. Aber die Defense macht mir halt Sorgen. Und ich finde, selbst wenn du die Offense noch nicht kannst, die Schüsse vorne daneben gehen, du nicht richtig stehst, das alles noch nicht läuft, dann kannst du dir zumindest hinten den Hintern aufreißen. Und das sehe ich halt überhaupt nicht. Und deswegen ist es mit 2-5 ein absolut gerechtfertigter Rekord für die Leistung. Ich glaube schon, dass sie sich mit dem Schedule, der jetzt kommt, ein bisschen fangen werden. Aber ja, also wenn du hinten nicht arbeitest, dann brauchst du dich auch nicht wundern, warum du 4 Spiele in Folge verloren hast. Ja, du hast gesagt, Indiana steht da vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter, als ich sie persönlich erwartet habe. Aber auch im Mittelfeld machen ein paar Teams auf sich aufmerksam. Boston mit einem 500-Record hätten vielleicht auch viele vorher nicht erwartet. Rondo spielt eine Granatensaison, hat jetzt ein Spiel ausgesetzt, weil wir hatten es vorher mal erwähnt, von seiner Handverletzung die Schrauben rausgekommen sind, spielt aber nächste Woche wieder, also beziehungsweise diese Woche. Milwaukee macht einen ganz guten Job. Charlotte mit nun schon zwei Buzzerbeatern in der jungen Saison, einmal durch Kemba, einmal durch Lance. Sind ein paar Überraschungsteams dabei, aber ich denke, gerade das obere Drittel mit Toronto, Chicago, Washington, das wird so in der Richtung bleiben. Wollen wir in den Westen rübergehen oder? Ja, gehen wir in den Westen rüber. Memphis, die würden wir jetzt vielleicht erstmal ausklammern, wie gut wir sie tatsächlich halten, weil wir sie nachher nochmal intensiver beleuchten. Houston steht da oben drin, Golden State, die ich bockstark finde im Moment, Portland, Sacramento. Ja, Sacramento, 5-2 Records. Da vielleicht die erste Frage an dich, sind die for real oder ist das so ein Flug, wie man so schön sagt, und das geht auch so schnell vorbei, wie es gekommen ist? Ja, also natürlich erstmal Hut ab, dass sie 5 Spiele haben gewinnen können von den ersten 7. Waren auch einige namhafte Gegner dabei. Die haben sich gegen die Clippers durchgesetzt, auch innerhalb der Division. Ist ja auch häufiger mal ein bisschen chippy, wenn DeMarcus Cousins gegen Blake Griffin spielt. Und Griffin hat gezeigt, dass er ein Anführer sein kann bisher. Und auch Rudy Gay hat jetzt bis auf, glaube ich, das letzte Spiel, wo er in Cousins, sorry, dass er da eben wirklich anknüpfen kann, wo er auf jeden Fall von den Statistiken aufgehört hat, nur dass eben dieses Jahr ja vielleicht die Siege dann dazukommen. Ich glaube tatsächlich, dass sie ein bisschen Overachiever sind, dass es jetzt sich wahrscheinlich in der nächsten Woche schon ein bisschen legen wird. Kann natürlich sein, dass ich da falsch liege, aber ich kann mir vorstellen, dass das Team dann, wenn es jetzt nächste Woche geht's auf einen Roadtrip, da spielen sie Memphis, Dallas und San Antonio, alles auswärts, glaube ich. Und da wird sich zeigen, wie das Team halt aufgestellt ist, ob die Balls haben, dann das Spiel möglichst lange offen zu gestalten, was du halt bei Auswärtsspielen irgendwie gegen Veteranentruppen dann irgendwie machen musst. Und dann werden wir wahrscheinlich nächste Woche wissen, ob ich da komplett falsch liege oder ob Sacramento ins Mittelfeld zurückfällt. Ja, ich weiß nicht, sind die Würfel neu gemischt im Westen? Dafür ist es sicherlich ein bisschen die Karten neu gemischt. Wir haben, glaube ich, einige verbale Airballs uns schon geliefert, aber dann habt ihr auch was zum Schmunzeln. Ich glaube, da ist noch ein bisschen zu früh drüber zu sprechen. Nach 7 Spielen kann man da nicht wirklich mit ausgehen. San Antonio mit 2 Siegen aus den ersten 5 Spielen, die haben einige Leute verletzt gehabt zu Beginn, Kawhi war verletzt, haben schon einige Leute ausgeruht. Denver hat sicherlich Probleme, die ein bisschen tiefer liegen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir vielleicht da 2 Teams rausnehmen. Klar, OKC müssen wir nochmal wahrscheinlich drüber sprechen. Das konnte man nicht vorhersehen mit den schwerwiegenden Verletzungen. Aber wie siehst du Denver? Zu Denver würde ich tatsächlich gerne 1-2 Sätze sagen. Also zu den anderen Teams, OKC, vielleicht dazu kurz meine 50 Cent. Ich meine, wenn du Westbrook und Durant verlierst, dann ist das nicht unbedingt überraschend, dass du jetzt da unten stehst. Und dazu kamen ja noch andere. Also Anthony Morrow, Jeremy Lamb war lange nicht dabei. Perry Jones hat sich auch zwischenzeitlich verletzt. Aber bei Denver, in unseren Previews hatten wir darauf hingewiesen, dass viele von den Verletzten zurückkommen. Und das waren ja doch einige im Vergleich zur letzten Saison. Und ich glaube, das macht die Rotation im Moment ein bisschen schwer. Dann im letzten Spiel kam noch Ty Lawson, war verletzt, sowas kam noch dazu. Und ich glaube, so eine richtige Rotation und so eine richtige Teamchemie hat sich da noch nicht gefunden. Gallinari zum Beispiel hat 1,5 Jahre oder was keinen richtigen Basketball gespielt, sowas kommt alles dazu. Kenneth Faried wollte unbedingt eine Chefrolle haben, dafür ist es vielleicht noch ein bisschen früh. JaVale McGee war lange verletzt, bringt noch nicht die Leistung. Ich glaube, da ist halt noch einiges im Argen und die brauchen noch ein bisschen Zeit. Nur mit einem Rekord von 1-5 musst du dann halt schon irgendwann gucken, ob du den Anschluss verlierst oder nicht. Und vom Talent her halte ich sie nicht so schlecht wie die Lakers, die für mich völlig zu Recht da unten drin stehen. Aber Denver muss aufpassen. Also so einfach mit, 6 oder 8 Leuten, die aus einer langen Verletzung wiederkommen, ist das sicher nicht. Also ich habe auch mehrere Sachen, die ich noch ganz kurz dazu sagen möchte. Einiges haben wir, glaube ich, auch schon bei den Saison-Previews angeschnitten, die sich dann in den ersten beiden Wochen jedenfalls bewahrheitet haben. Und das ist zum einen, dass das Team zwar sehr breit ist, dass das aber zugleich ja, Fluch und Segen zugleich sind. Genau, was es halt heißt, ist, du musst gucken, wen du wann spielst. Ist Gallinari schon bereit oder nimmst du lieber Wilson Chandler, der dann da spielt? Wie gut passt wieder Aflalo ins Team? Auch so als Leader ja, glaube ich, eigentlich für die Crunch-Time geholt. Aber du musst auch erstmal in die Crunch-Time kommen. Also du musst das Spiel erstmal eng halten. Und daran hat es bisher bei Denver gehapert, dass die Spieler halt nicht eng waren und dass dann jeder versucht, ein bisschen Hero Ball zu spielen und das Spiel wieder zu drehen und wieder ranzukommen. Und dann bist du halt im vierten Viertel mit 13, 15 Punkten zurück und kannst die Spiele dann nur sehr schwerlich gewinnen. Und natürlich, wie du eben schon gesagt hast, es fehlt auch ein bisschen die erste Option. Da streiten sich jetzt so 3-4 Spieler rum. Ist das eher Ty Lawson? Kenneth Reed kann es eigentlich nicht sein, weil du keine Plays für ihn laufen kannst. Der wird zwar seine Stats bekommen, aber kannst jetzt nicht im Halbfeld-Basketball für ihn irgendwas aufzeichnen. Minnesota 2-4 ist sicherlich ganz respektabel. Wir kommen jetzt gleich nochmal zu den Verletzungen. Das wird sicherlich sich in den nächsten Wochen ein bisschen verschlechtern, weil sie auf Ricky Rubio verzichten werden müssen. Was hältst du von Houston? For real oder Overachiever? Also in der Saison-Preview habe ich es ja schon nicht abgeschrieben, aber doch ziemlich schlecht geredet, möchte ich mal sagen. Deswegen hat mich das auf den ersten Blick schon überrascht. 6-1 ist auf jeden Fall ein respektabler Record. Wenn man aber guckt, gegen wen dieses 6-1 zustande gekommen ist, dann würde ich das, also ich will denen gar nicht ihre 6 Siege wegnehmen, auf gar keinen Fall, aber da war Philly dabei, da war Utah dabei, ich glaube Boston oder auf jeden Fall waren Teams dabei, die du normalerweise vielleicht sogar in der Lottery, die Lakers waren noch dabei, in der Lottery sehen würdest. Da ist es jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, 4-0 zu starten und dann ging es gestern gegen einen Contender. Okay, Dwight Howard war nicht dabei. Trotzdem gab es eine ordentliche Zurechtweisung von Golden State. Gegen San Antonio hatten sie zwischenzeitlich gespielt, was so vielleicht so ein erster Gradmesser hätte sein können. Da haben aber auch ein paar Leute gefehlt. Und du hast es gerade gesagt, Kawhi Leonard zum Beispiel klagt auch immer noch so ein bisschen, dass er jetzt wiedergekommen ist, dass er nicht so richtig sehen kann auf einem Auge. Irgendwie so ein bisschen blurry. Ich glaube, Houston wird nicht durch die Saison marschieren wie andere Teams im Westen, die ich da deutlich stärker sehe, aber ja, mein Gott, du musst halt auch gegen die kleinen Teams gewinnen. Insofern ist das schon in Ordnung, aber so von den Power-Rankings jetzt, glaube ich, lasse erstmal 20 Spiele spielen, auch gegen alle starken Teams einmal gespielt haben und dann gucken wir, wo sie tatsächlich stehen. Viele Teams haben einfach gegen James Harden keine Antwort. Was er macht in der Dribble-Drive-Penetration oder auch beim Pick-and-Roll, gibt's, würde ich jetzt einfach mal so sagen, in der NBA in der Qualität nicht unbedingt nochmal. Du hast Spieler wie Westbrook, du hast auch Rose oder Wall, die halt sehr, sehr stark sind durch das Ballhandling, die Penetration, dass sie mit Kontakt finishen können. Aber diese Sicherheit, mit der er immer in die Zone zieht und dann den Kickout macht, klar, er leistet sich dann auch einige Turnover. Aber er ist wirklich so ein bisschen das Gehirn des Spiels von Houston. Und das finde ich schon sehr, sehr stark, mit welcher Ruhe er dann eigentlich auch Ergänzungsspieler wie Papanikolaou, über den wir vorher jetzt nicht so viel gesprochen hatten, der da super reinfindet. Und das gelingt wirklich eigentlich auch nur, wenn du Starspieler hast, die es dir leicht machen. Ja, man muss sich nach den Houston-Spielen nur mal den Boxscore angucken von James Harden. Da steht von der Freiwurflinie 9 von 10, 10 von 11, 8 von 9. Dieses Ziehen zum Korb ist halt der absolute Wahnsinn, was er macht. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte, der Weggang von Chandler Parsons hat vielleicht doch nicht so geschadet. Trevor Ariza spielt einen ganz guten Ball oder spielt seine Rolle da im Moment sehr gut, vor allem in der Defense. Und dann hat auch endlich mal Dwight Howard letztens so ein Spiel gehabt mit 34, 14 oder irgendwie so in die Richtung, was er aufgelegt hat. Das ist ja das, was sie von ihm erwarten und das muss auch passieren, wenn sie im Westen tatsächlich mit den besten Teams mithalten wollen. Wie gesagt, ich sehe es noch ein bisschen kritisch, aber gucken wir mal, wie es so in 1, 2, 3 Wochen aussieht. Wenn wir die mal näher beleuchten sollen, habt ihr ja die Möglichkeit, wie bei jedem Team in der NBA, uns das bei Facebook zu sagen. Du hast gerade schon die Verletzung von Rubio angesprochen, beziehungsweise den aktuellen Status von Minnesota. Knöchel verletzt, 6 bis 7 Wochen, eventuell sogar noch ein bisschen länger, ist mit Krücken vom Platz gegangen, auch die Tage danach noch auf Krücken unterwegs gewesen. In so einem jungen Team wie Minnesota, kannst vielleicht gleich auch noch ein, zwei Sätze zu sagen, ist das natürlich schwierig, wenn der Kopf des Teams dann fehlt. Du hast ihm gerade eine gute, eine mehrjährige Extension gegeben, also baust du auch die Zukunft auf ihn auf. Finde ich absolut schwierig für das Team, und ich glaube, dieser Record, den sie jetzt haben, wie du es gerade schon mal angesprochen hast, der wird sich deutlich verschlechtern in den nächsten Wochen. Marcus Smart, einer deiner Lieblinge aus der Rookie-Class in diesem Jahr, hat sich verletzt, Knöchel. Es wurde sogar direkt nach dem Spiel mal gesagt, ob da nicht wohl was gebrochen ist. Das ist es zum Glück nicht. Also so 3, maximal 4 Wochen ist, glaube ich, angepeilt, dass er wieder zurückkommt. Können sie sich, also Boston im Moment, leisten, weil Rondo halt so überragend spielt. Aber wir haben ja schon x-mal über Rondo gesprochen, und auch ihr werdet schon x-mal über Rondo gelesen haben. Um den bauen sie vielleicht nicht die Zukunft auf. Insofern war eine hohe Spielzeit in Minuten von Marcus Smart sicher antizipiert, auch am Anfang der Saison. Und das müssen sie jetzt erstmal ein bisschen umstellen. Das finde ich sehr schade. Und man hat halt gesehen, so ein Backcourt mit Avery Bradley, wie die Pitbulls, wie sie andere Backcourts verteidigen, das ist schon geil. Dellavedova hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, hast du mir gerade nochmal gesagt, der Backup von Kyrie Irving bei den Cavaliers, 4 bis 6 Wochen. Das kann natürlich auch Probleme machen, ne? Wenn Kyrie mal eine Ausraster-Shooting-Night verkackt mit seinen 4 von 20 oder was er auch schon mal gerne wirft, und sich ein paar Minuten hinsetzen soll, dann musst du jetzt Dion Waiters spielen lassen. Und das ist nicht so gerade weder unser Liebling noch der Liebling der Trainer. Eher der Liebling der gegnerischen Mannschaften, würde ich sagen. Oder der Liebling vielleicht auch in Zukunft unseres Awards des Stinker der Woche. Ja, ja, es ist schwierig, weil Dellavedova recht viel gespielt hat zu Beginn. Deshalb haben wir ihn jetzt auch mal mit aufgenommen. Bringt halt eigentlich ganz sicheres Shooting, bringt aber halt auch ganz souverän den Ball nach vorne übers Halbfeld, wenn man dann irgendwie... Ja, jemand Kettenhund-Defense-mäßig an sich dranhängen hat, ist das auch gut, wenn du das nicht unbedingt machen musst und dann erst den Ball hinter der Mittellinie bekommst. Und da brauchen sie so ein bisschen, vor allem was so die Second Unit betrifft, einen Facilitator, der dann die Bälle verteilt und das Spiel ein bisschen ordnet einfach. Jetzt nicht unbedingt Scoring oder Assist, sondern einfach ein bisschen den Ball verteilt, zusieht, dass die Leute richtig stellen, dass jemand zum Pick-and-Roll kommt, solche Sachen. Ich würde ganz gerne noch 2, 3 Sätze zu Rubio sagen. Da ist jetzt der Backup Mo Williams. Mo Williams ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, wirklich die Rolle des Floor Generals zu übernehmen, sondern der bringt Shooting, sicherlich auch ein Veteran, der seine Vorzüge hat. Das Problem dort ist halt nur, du hast so viele junge Spieler, vor allem auf dem Flügel. Du hast Wiggins, du hast Bennett, Zach LaVine hat jetzt bisher noch nicht so viel gespielt, aber auch Spieler wie Giorgio Jang, die darauf angewiesen sind, Bälle zu bekommen in Positionen, wo sie halt erfolgreich sein können. Nicht den eigenen Schuss kreieren zu müssen. Genau, einfach zu wissen, okay, hier, ach, jetzt habe ich den Ball in der Hand und jetzt nehme ich den Dribble-Pull-Up, weil ich das von hier aus gut kann. Und das ist wirklich was ein Floor-General wie Rubio sehr, sehr gut kann. Und das wird das Team sehr vermissen. Was man jetzt machen muss in Minnesota ist, du musst dann zu deinen Veteranen gehen, du musst dann zu Martin gehen, der jetzt wesentlich mehr Spielanteile haben wird, du musst zu Pekovic gehen im Low Post und ja, Corey Brewer, vielleicht musst du auch einfach noch schneller spielen, die frühen Punkte suchen, aber für die Entwicklung der jungen Spieler ist das jetzt nicht unbedingt gut und das ist vor allem eine sehr, sehr lange Zeit, die ausfällt, also das ist echt schade. Letzte Woche haben wir so ein bisschen über Dennis Schröder gesprochen und wie es da aussieht. Ich finde das immer eigentlich ganz schön, um mal abseits von Dirk Nowitzki einen Deutschen zu haben, auf den man schaut und guckt, okay, der kriegt hoffentlich regelmäßig Spielzeit und wie hat er sich gemacht. Und ganz anders als letzte Woche ist es eigentlich diese Woche schön, ein paar gute News über ihn präsentieren zu können, weil er sich wirklich ein bisschen den Backup-Spot von Chevin Mack geschnappt hat, hat seine Minuten sukzessive erhöht, hat jetzt unter der Woche gegen die Spurs nur 8 Minuten gespielt, hat da aber 9 Punkte aufgelegt, hat einen Dunk, der sogar im Highlight-Reel drin war, geliefert. Also über Kawhi Leonard wäre jetzt ein bisschen viel gesagt, aber er hat halt, ist zur Zone gezogen und hat dann halt autoritär abgeschlossen. Das war auf jeden Fall sehr cool. Und Freitag gegen Charlotte hat er dann schon 10 Punkte hingelegt, war auch 4-mal an der Linie. 2 Steals und vor allem keine Turnover, in beiden Spielen nicht. Das ist halt, glaube ich, das Hauptproblem gewesen, was ihn daran gehindert hat, auf dem Feld zu stehen, dass er halt den Ball zu viel wegwirft. Und dann muss ich ja sagen, aus deiner Sicht leider gegen die Knicks, mit seiner bisher besten Leistung vielleicht sogar auch als NBA-Spieler. glaube ich, in über 20 Minuten 11 Punkte, 5 Steals, ein Turnover. Ich weiß nicht, du hast das Spiel ja teilweise gesehen. Wie schätzt du so seine Leistung ein oder seine Rolle? Zumal er ja jetzt häufiger auch neben Jeff Teague spielt und nicht nur als reiner Backup-Point-Guard. Ich glaube, das könnte was geben, oder? Dann mit Kyle Korver auf der 3. Ja, absolut. Also du hast ja schon angesprochen, wenn er seine Turnover in den Griff kriegt und so ein bisschen, ja, über die Personality ist immer schwierig zu sagen, aber ich glaube, so ein Coach-Liebling war er bisher auch nicht. Das zahlt er jetzt auch mit guten Leistungen zurück. Ja, gegen die Knicks fand ich es halt scheiße. Aber total verdient. Und was mir vor allem imponiert hat, ist sein Zug zum Korb. Einen richtig guten Zug zum Korb. Diese Korbleger hoch ans Brett, Floater, das ganze, ja, Spektrum hat er sich angeeignet, wenn man so will. Gut, ich meine, gegen den Frontcourt der Knicks zum Korb zu ziehen, ist jetzt nicht das Schwierigste auf der Welt, aber das musst du halt als junger Spieler auch erstmal machen. Und ja, diese Rolle als Backup von Jeff Teague oder wie du gesagt hast, jetzt neben ihm zu spielen, steht ihm ganz gut. Und ja, ich hoffe, dass das so weitergeht und dass dann auch Spiele drin sind, wo vielleicht mal ein paar mehr Minuten als 14, 15 sind. Ja, kommen wir zu einer unserer Rubriken, einem unserer Features, was wir jetzt jede Woche haben. Das ist der Freak of the Week, also der Spieler, der uns positiv am meisten aufgefallen ist. Und wie es sich für einen Award der Woche gehört, wie auch letzte Woche, kündigen wir den dementsprechend an. So, der diesjährige Freak of the Week, dieser Woche, der Freak of the Week von meiner Seite ist Steph Curry. Die Statline, was die reine Anzahl, die schiere Anzahl der Spiele angeht, war nicht so groß, aber da waren zwei richtige Kracherspiele dabei, unter anderem das, was wir euch im letzten Podcast als Spiel der Woche angepriesen haben, gegen die Clippers. Warum er mein Spieler der Woche geworden ist, sind zum einen seine Stats und zum anderen die Verantwortung, die er getragen hat, weil im zweiten Spiel, was gegen Houston war, Klay Thompson gefehlt hat und er dann quasi der Chef im Backcourt oder derjenige war, auf den sich auch die Defense konzentrieren kann. Ich lese es einfach mal vor, gegen die Clippers 28 Punkte, 6 Rebounds, 7 Assists und gegen Houston 34, 10 Rebounds, 5 Assists und 4 Steals. Wie gesagt, es sind nur zwei Spiele, aber Steph Curry wird dem gerecht, was ich vor der Saison schon von ihm gedacht hat. Er legt nochmal eine Schippe drauf und das hat er in diesen beiden wichtigen Spielen auf jeden Fall gezeigt. Mein Freak der Woche oder Freak of the Week kommt aus Houston und wir haben eben schon ein bisschen über ihn gesprochen, ist James Harden. Hatte 4 Spiele diese Woche, 3 Spiele gewonnen davon mit seinem Team. Steht zu Recht der Form halber halt mit ganz oben in der Western Conference und hat da auch wahnsinnige Stats hingelegt. Also 35, 9, 5, 25, 9, 10, 20, 6, 6 und 22, 7, 7. Das ist das komplette Paket. Manche von euch werden jetzt den Zeigefinger heben und sagen, aber da gibt es noch eine kleine Linie, Statline, Randnotiz, die man beachten sollte, und das ist sind die Turnover, die tatsächlich recht hoch gewesen sind. Aber das hat man nun mal gerade zu Beginn der Saison, wenn man halt wie er so häufig zum Korb zieht, steht manchmal noch einer dann dabei und du suchst den Mitspieler und findest ihn vielleicht dann nicht und kickst raus und der steht woanders. Was er halt wahnsinnig macht, ist einfach das komplette Spiel von Houston zu lenken und zu kreieren. Also alles, was du machst, muss noch nicht mal der Assist sein, das ist dann durch den Zug zum Korb, der Doppelpass sozusagen, dann weiter zum Corner-Dreier, den dann Ariza schön mit Dollarzeichen in den Augen halt versenkt, das ist ein Schuss. Das gefällt mir sehr, sehr gut, was die beiden da machen. Und ich glaube, nach all der Schelte immer, was seine Defensivleistung betrifft, du brauchst einfach einen Spieler, der sowas kann, beziehungsweise wenn du so einen hast, dann gewinnst du eben Spiele. Ja, und wir haben es ja zu Recht gerade bei Denver kritisiert, was passiert, wenn du so jemanden eben nicht hast, auf den du dich verlassen kannst, der das Spiel macht, der das Spiel lenkt, der die Verantwortung nimmt und der auch in den entscheidenden Situationen sich den Ball nimmt und wie James Harden ohne Gnade zum Korb zieht und dann eben auch ein Spiel über Freiwürfe entscheiden kann. Ja, der zweite Award, den wir jetzt immer wöchentlich rausgeben, ist der Stinker der Woche, sozusagen das genaue Gegenteil zum Freak of the Week. Und der wird dann dementsprechend auch nicht mit so einem langen Intro eingeleitet, sondern mit dem Zonk. Der Zonk, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das auch alle noch kennt. Das war eine Sendung im Fernsehen. Geh aufs Ganze. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber letztlich war es total simpel. Es waren ein paar Tore, in denen Preise versteckt waren. Und dann war ein ganz, ganz stolzer Moderator und hat gesagt, so, welches Tor soll sich denn jetzt öffnen? Hinter dem einen war eine tolle Reise, dahinter war ein Auto und hinter dem, ich glaube, einem oder zwei davon war dann ein Plüschtier, nämlich der Zonk. Und dann hatten die große Augen und durften, glaube ich, sagen, welches Tor sich öffnet. Und wenn der Zonk dahinter war und sie mit dem Plüschtier nach Hause gegangen sind, gab es den Zonk. Ja, Switch hat das mal so geil verarscht eine Zeit lang. Nimm Tor 3 oder die 5 Millionen Euro, die in meiner Tasche sind. Tor 3. Ja, wir haben gerade über Houston gesprochen und über Trevor Reza. Und du hast vorhin schon erwähnt, wen er letztes Jahr oder wen er ersetzt hat, der letztes Jahr dort gespielt hat. Das ist Chandler Parsons, der jetzt bei meinen Mavs spielt. Und Chandler Parsons muss sich erstmal eingewöhnen in das Konzept. Also ich habe, glaube ich, bisher fast jedes Spiel der Mavs zumindest irgendwie drei Viertel gesehen oder komplett. Sie laufen sehr, sehr wenig Spielzüge für ihn. Das muss man dazu sagen. Also fast alles geht halt über Alice und Dirk. Und er kriegt dann halt so ein bisschen die Durchstecker oder dass er mal mit dem Zug zum Korb halt abschließen soll. Arbeitet sehr gut mit Pumpfakes, kriegt also den Verteidiger sehr viel in die Luft. Trotzdem, und deshalb befindet er sich in dieser Rubrik diese Woche, sehr, sehr schlechte Woche gehabt. 5 von 13 begonnen, was okay ist für diese Rolle. Dann aber zwei Stinker mit 1 von 11 und 1 von 9 aus dem Feld. Und das ist einfach nicht gut genug. Manchmal schon, wenn irgendwie Dirk heiß ist und die Rollenspieler. Aber wenn du dann eben gegen Miami verlierst zum Beispiel, zu Hause, was ein Spiel, das du durchaus gewinnen solltest, wenn du, weiß ich nicht, Homecourt haben möchtest im Westen, dann tut das weh und dann kannst du so anscheinend auch nicht gewinnen. Ich habe noch ein paar Ehrennennungen diese Woche, bevor ich deinen Stinker der Woche oder dir das Mikro gebe für deinen Stinker der Woche. Rudy Gay hat gegen Phoenix zwar in der Overtime, aber trotzdem keine Glanzleistung vollbracht. 5 von 22. Jay Smooth hat seinen sehr weichen Jumper angebracht gegen euch, gegen die Knicks und hat zweimal getroffen bei 17 Versuchen. Kyrie Irving hat gegen Portland seine Backsteinhandschuhe angezogen und 3 von 17 geworfen. Und bei mir steht dann auch noch als Ehrennennung die komplette 76ers-Mannschaft aus Philadelphia, außer Tony Roten, der sicherlich einiges an Marktwert auf jeden Fall bei seiner Fantasy-Value dazu bekommen hat. Ja, das wollen wir noch nicht spoilern, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Mein Stinker der Woche, und interessant, dass du einen aus deinem Team gewählt hast und ich jetzt einen aus meinem Team, ist Carmelo. Ich habe die Motten gekriegt diese Woche, wirklich. Ich habe die Motten gekriegt bei dem, was der Junge angestellt hat. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass wenn die Triangle nicht funktioniert, es dem gegnerischen Team einfach gemacht wird, sich nur auf dich als Scorer zu konzentrieren. Das rechtfertigt aber nicht 8 von 23, 5 von 21, 5 von 20 und 8 von 20. Ich hab das Kotzen gekriegt, wirklich, ganz ehrlich. 125 Millionen, da kann ich erwarten, dass du nicht, was ist das, wenn ich es zusammenrechne, gefühlt 11 von 800.000 oder was? Es darf wirklich nicht wahr sein. Also eine absolute Woche zum Vergessen für Melo. So wirst du deinen Ruf als Volume-Shooter niemals los. Ich glaube, dass er es viel effizienter kann. Die Offense trägt halt seinen Teil dazu bei, dass er im Moment auch ein bisschen abstinkt. Aber ja, das muss er sich jetzt gefallen lassen. Er hat ja jetzt ein paar leichtere Spiele vor der Brust und ich hoffe, dass es da wieder zu alter Form zurückgeht. Letzte Woche haben wir euch noch das Spiel der Woche präsentiert, was unserer Meinung nach in der Woche, wenn man irgendwie jetzt viel zu tun hat, wenn man sich eins rauspicken würde, wirklich sehenswert wäre. Das hat sich bewahrheitet, war der Clash zwischen den Warriors und den Clippers. War jetzt nicht das engste Spiel unbedingt, aber die Intensität war von Anfang an da. Und da hat man ganz einfach gesehen, David Lee hat da noch verletzt gefehlt, glaube ich, dass die Warriors momentan das einfach das tiefere Team sind. Die haben dann Draymond Green, der startet auf der 4 gegen Blake Griffin und der dann da irgendwie Dirk Nowitzki erst irgendwie 20-12 einlegt, den 3-4-3er reinstreut. Bogut mit bärenstarker Defense. Deshalb habe ich mir auch ehrlich gesagt so aufgeschrieben, sind die Clippers so ein bisschen so ein Fair-Weather-Team? Spencer Horst ist nicht der Zugang, ja, den sie sich erhofft haben, ist jetzt nicht irgendwie der Shooter oder die Toughness oder so, die er bringt. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn es da ein bisschen auf die Finger gibt, sind da bis auf Chris Paul und mit Abstrichen Blake Griffin, der jetzt aber anscheinend lieber Jumper nimmt die ganze Zeit, kommt da nicht so viel. Ja, hast schon recht. Also man könnte schon den Case machen, dass da so ein paar Nice Guys im Team sind. Ne? So ein JJ Redick, letzte Woche war er dein Stinker der Woche. Ja genau, ist jemand, den du vielleicht deinen Eltern vorstellen willst, aber mit dem du keinen Krieg gewinnen willst im vierten Viertel. Ja, Spencer Horst, das sind, ja, könnten alles so Jungs, ja, DeAndre Jordan, okay, aber der spielt halt im vierten Viertel nicht, ne, dafür haben sie ja Spencer Horst geholt. Für mich das Problem der Clippers im Moment ist, dass viel zu viel vom Backcourt abhängt, momentan. Also wenn JJ Redick ein Scheißspiel macht oder Jamal Crawford oder Chris Paul, einer von denen, um zu gewinnen, und das haben die letzten Spiele ja gezeigt, müssen im Grunde alle 23 Punkte auflegen, dann reicht's und dann hast du klar die Punkte von DeAndre Jordan. Aber Blake Griffin, ja, spielt eine solide Saison, aber so dieses Superstar-Ding, was er letzte Saison abgezogen hat, als Chris Paul verletzt war, das hast du jetzt am Anfang noch nicht. DeAndre Jordan, klar, holt seine Rebounds, ist aber für die Offense nix und Spencer Horst kommt noch nicht so richtig rein. Insofern im Moment schwierig, viel Last auf dem Backcourt. Es ist ja jetzt nicht so schlecht, sie stehen, glaube ich, 4-2 da. Aber ja, das könnte schon ein Problem werden, gerade gegen so Teams, wie sie jetzt diese Woche gegeneinander spielen, was jetzt unser Tipp der Woche wäre, sozusagen Chicago gegen Toronto. Beides Teams, die alles in die Waagschale werfen. Und ja, das könnte so eine kleine Preview für zwei Teams sein, die den besten Record im Osten stellen könnten dieses Jahr. Ja, weil die beiden Teams wahnsinnig souverän ihren Stiefel runterspielen werden, anders als die vermeintlichen Top-Teams, die da oben noch mitspielen könnten, weiß man, was sie spielen werden und wie sie spielen werden, aber die spielen ihren Stiefel auch runter. Ne? Also ich meine gerade Chicago, wir haben beide Derrick Rose im Fantasy-Team, deshalb haben wir uns geärgert, aber die gewinnen die Spiele trotzdem. Ja, auch Noah hat ein oder zwei Spiele verpasst, dann startet eben ein Frontcourt irgendwie von Gasol und Taj Gibson, dann kommt irgendwie Mirotic von der Bank, also ich meine, da kann man ruhig schon mal ein bisschen Angst haben, wenn dann auf dem Spielzettel die Chicago Bulls als Gegner angekündigt werden. Insofern unser Tipp für euch, Donnerstagnacht um 2 Uhr Chicago Bulls gegen die Raptors. Ja, kommen wir zu unserem Adopted Team. Diese Woche haben wir Memphis adopted. Ihr hattet uns mehrfach geschrieben, dass es cool wäre, wenn wir ein bisschen Memphis besprechen würden. Und ja, es ist echt so ein bisschen Unterschied zwischen wie Nacht und Tag von unserem letztlichen Team, den adaptierten Pistons, die letzte Woche 0-3 gegangen sind oder als wir es hatten. Diese Woche hatte Memphis 4 Spiele und hat 3 gewonnen und 1 verloren. Ich würde vorschlagen, wir gehen die einfach mal hintereinander durch und sagen, was uns aufgefallen ist. Ja, ich fange mal an mit dem ersten Spiel. Das war, glaube ich, direkt am Montag, nachdem wir den letzten Podcast gemacht hatten. Das war gegen die Pelicans aus New Orleans, 93-81 gewonnen. Was mir bei dem Spiel aufgefallen ist, ist im Grunde nicht Memphis selber, sondern die Stats des Gegners. Anthony Davis 14 Punkte, Omer Asik 6 Punkte. Das spricht ein weiteres Mal dafür, wie verdammt unangenehm es ist, gegen Sibo und Marc Gasol im Frontcourt zu spielen. Die Attempts habe ich mir jetzt tatsächlich nicht runtergeschrieben, aber ich würde auch darauf wetten, dass die Attempts zum normalen Spiel dann eben runtergegangen sind. Ja, und Randolph und Gasol gegen die beiden Riesen aus New Orleans, 22 Rebounds. Insofern, das bestätigt, wie gesagt, unsere Annahme, dass die beiden Türme aus Memphis so der schwierigste und ekligste Frontcourt der Liga sind, gegen die du spielen kannst. Ich habe mir aufgeschrieben, es war so ein klassisches Grid-and-Grind-Spiel, wie es Memphis eigentlich haben möchte, tatsächlich. Die Pelicans haben 33,7% aus dem Feld geworfen. Es gab nur einen Spieler bei mehr als 5 Würfen oder Wurfversuchen, der über 40% geworfen hat, das war Anthony Davis. Tatsächlich haben alle anderen unter 40 geworfen. Zum Beispiel das Trio Anderson, Gordon und Drew Holiday haben zusammen nur 12 von 39 Würfen getroffen und einen von 15 Dreiern. Und daran sieht man tatsächlich auch, es ist nicht nur der Frontcourt in Memphis, der verteidigt, sondern du hast Tony Allen, Tayshaun Prince, du hast Mike Conley, der eigentlich auch einer der fünf besten Verteidiger auf der einen ist. Du hast Courtney Lee auf der zwei, der jetzt noch nicht dabei war bei dem Spiel, weil er eine Gehirnerschütterung hatte, hat er, glaube ich, die ersten beiden Spiele verpasst diese Woche. Aber wenn das Spiel so läuft, dann weißt du, dass am Ende Memphis wahrscheinlich als Sieger auf dem Papier stehen wird. Ja, gut, dass du es angesprochen hast. Das ist mir nämlich dann tatsächlich im zweiten Spiel aufgefallen gegen Phoenix. Goran Dragic 6 Punkte. Das spricht ja dann, wie du gesagt hast, nicht nur für Gasol und Sibo, sondern auch für die Jungs, die den Backcourt bilden. Da hat Bledsoe zwar 23 gemacht, also eine ordentliche Leistung, wenn man so will, aber eben Mike Conley 24 und Courtney Lee 22. Das heißt, wenn es unterm Korb vielleicht mal ein Spiel nicht so läuft oder, sagen wir mal, normal läuft bei Memphis, dann hast du eben tatsächlich im Backcourt noch Jungs, die das Zepter an sich reißen können und auch scoren können. Ich gehe nachher nochmal so ein bisschen auf die Gesamtstats des Teams ein. Und im Grunde durch die Bank weg hat sich fast jeder Spieler in irgendeiner Major Category verbessert. Also sei es nur um 1-2 Punkte, aber gerade diese 1-2 Punkte können ja manchmal den Unterschied machen. Und auch so ein Spieler wie Courtney Lee eben, von dem das vielleicht jetzt nicht unbedingt erwartet hast, dass er viel Presse am Anfang der Saison kriegt, spielt eine grundsolide Saison. Was man vielleicht doch noch zum Frontcourt beim Spiel gegen Phoenix, beim Sieg gegen Phoenix sagen muss, der gesamte Starting Frontcourt von Phoenix hat in dem Spiel 8 Rebounds runtergeholt. Und das spricht dann eher wieder für das, was wir vom ersten Spiel gesagt haben. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch als Nachtrag zum ersten Spiel gegen New Orleans hat der Coach von den Memphis Grizzlies, Dave Jürger, folgendes Zitat noch gesagt. Ich übersetze das jetzt einfach mal frei. Wir sind nicht rausgegangen und haben sie 110-108 geschlagen. Wir haben uns in den Dreck gelegt. Wir haben unsere Hände dreckig gemacht. Und haben unsere Hände gegen die Gegenspieler gelegt. Wir waren sehr physisch. Das ist genau das, was Grit and Grind ausmacht, was sie spielen wollen. Und du hast es eben erwähnt gegen Phoenix. Die Partie haben sie 102-91 gewonnen. Das einzige Spiel diese Woche, in dem sie über 100 Punkte gemacht haben. Da lief es einfach offensiv auch mal. Und wenn du ein Backcourt mit Mike Conley und Courtney Lee hast, die, sag ich mal, über 40 Punkte machen, also jeder 20 oder wenn du noch Benno Udrih mit reinnimmst, irgendwie 9 und dann 20, 10, dann gewinnst du das Spiel, weil du kriegst die Punkte vorne und der Pace wird trotzdem langsam genug sein, dass du, sag ich mal, also um die 100 Punkte haben wirst am Ende und dann kannst du das machen. Was ich interessant fand, 2 Punkte, der erste Spielzug ist immer häufig sehr interessant, der im Spiel gespielt wird von den Teams, weil da der Coach das schon vorher sagen kann und damit soll auch irgendwie ein bisschen der Ton gesetzt werden. Der erste Spielzug der Phoenix Suns direkt nach dem Tipp war eine 24 Sekunden Shotclock Violation, weil die so um die Gegenspieler gehetzt sind, dass sie keinen Anspieler gefunden haben und noch nicht mal einen Schuss losgeworden sind. Das fand ich also sehr bezeichnend und Gasol hat das erste Viertel komplett durchgespielt. Das fand ich interessant, weil man einfach sieht, wie sehr Gasol der Anker sowohl der Defensive als auch der Offensive ist. Wir haben es auch in der Preview schon mal erwähnt, wie viel er am Halbpost agiert. Ich werde da wahrscheinlich jetzt in unserer Kolumne im Taktikbrett auch in den nächsten Tagen nochmal vielleicht was zu Papier bringen, wie sehr wirklich an beiden Enden des Feldes das Spiel beeinflusst. Ja, das Passing-Game vor allem, das ist mir aufgefallen, als ich mir die Spiele jetzt diese Woche von Memphis angeguckt habe. Auch diese kleinen, kurzen Pässe unterm Korb, wie er mit Sibo zusammenspielt oder, wie du sagst, er geht halt top of the key und spielt dann Bounce-Pass wieder zu Sibo rein. Das heißt, die Defense muss rausrücken, weil man eben weiß, dass er einen soliden Mitteldistanzschuss hat. Das heißt, du kannst Gasol nicht an der Freiwurflinie rumlaufen lassen, ähnlich wie sein Bruder auch. Und dann legt er halt den Ball zu Sibo rein und es gibt sehr wenige Spieler, die physisch Sibo das Wasser halten können im 1 gegen 1. Ja, und dann gibt's halt einfache Punkte im Frontcourt. Wollen wir zum dritten Spiel übergehen gegen OKC? Auch kein wirklich schönes Spiel, wenn man so will. 91-89, knapper Sieg gegen eine ersatzgeschwächte Mannschaft aus Oklahoma City. Was mir da aufgefallen ist, als ich mir so die Statline angeguckt habe, waren die Turnover. dieses grundsolide Spiel von Memphis, dass das eben auch in so knappen Spielen dann eben den Unterschied macht. OKC hat 20 Turnover gehabt, was mit Sicherheit auch darauf zurückzuführen ist, dass sie ihre Sets nicht spielen können, wie sie sie normalerweise spielen. Und Memphis eben nur 8. Und das ist dann halt das, was in knappen Spielen mit 3-4 Punkten Unterschied, was dann halt den Unterschied macht. Dazu kommt noch, das ist jetzt nicht unbedingt Memphis zuzuschreiben, aber ein ganz interessanter oder witziger Stat. Was meinst du, wenn du es jetzt nicht selber da stehen hast, ich sehe es gerade nicht, was meinst du, wie die Freiwurfquote von OKC in dem Spiel war? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, sag. 27%. Also sie haben sich tatsächlich, und dann ist es vielleicht doch ein bisschen Memphis gut zu schreiben, sie haben nur 11 Freiwürfe bekommen. Das heißt, du musst vielleicht nicht unbedingt, man könnte es jetzt so und so auslegen. Entweder du bist nicht aggressiv genug oder du faulst nicht. Ich würde Memphis nicht unterschreiben, dass sie nicht aggressiv genug sind. Insofern war die Defense so gut, die Rotations so gut, dass du eben nur 11 Freiwürfe zugelassen hast. Klar, 27%, ich weiß nicht, wie viel Trash-Talk Sibo da vom Stapel gelassen hat, dass die halt verunsichert an der Linie waren. Aber diese 11 Freiwürfe von OKC sind dann doch bezeichnend. Wenn deine Shooter in Westbrook und Durant fehlen, dann reicht es trotzdem nicht, zum Korb zu ziehen und Foul zu ziehen, weil eben die Rotation von Memphis in der Defense so gut ist. Man sagt natürlich immer, wenn am Ende des Tages ein Sieg dort steht, dass das Team dann clever gespielt hat, und muss natürlich gleichzeitig auch erwähnen, dass OKC einen Upset-Sieg hätte einfahren können, wenn Ibaka den Dreier getroffen hätte ganz am Ende. Gut, vorher kann man wiederum sagen, Conley hat, glaube ich, einen Freiwurf verworfen, dann wäre es ein Three-Point-Game gewesen. Aber solche Spiele musst du erstmal gewinnen, und meiner Ansicht nach gewinnt Memphis überdurchschnittlich viele dieser engen Spiele, weil sie eben daran gewöhnt sind, nicht immer Blowout zu haben und irgendwie mit 20, 30 Punkten zu gewinnen, 130 Punkte aufzulegen, sondern du hast immer ein Spiel, was 95, 89 ausgeht oder so, und das ist immer zum Ende auch ein enges Spiel, und da müssen, wie du schon sagst, die Rotationen auch stimmen. Und das ist eben auch der Stichpunkt. Ich glaube, dass Dave Dierger die Rotation im Sinne von Spielzeit und wer von der Bank kommt tatsächlich schon gefunden hat, im Gegensatz zu vielen anderen Teams. Also du hast Carter, Kufos, Udre, Pondexter und vielleicht Lawyer, die von der Bank kommen, je nach Spielsituation. Du hast also immer eine Position, die du einfach ergänzen kannst, je nachdem, wie du spielst, und startest entweder Tony Allen oder Tayshaun Prince auf Shooting Forward, je nachdem, wie groß das gegnerische Team spielt, und kannst dann trotzdem genauso weiterspielen, weil du läufst keine Plays für die beiden, und die ersetzen oder ergänzen sich sehr, sehr gut. Und das ist sicherlich ein Punkt, den man auch erwähnen muss, dass das schon sehr, sehr gut eingespielt ist. Absolut. Sollen wir zum letzten Spiel der Woche gehen? Das war diesen Samstag gegen die Milwaukee Bucks. Da haben sie mal ein knappes Spiel verloren, tatsächlich. Genau. Und ich glaube, einer alten Mannschaft wie Memphis tut ein Back-to-Back halt nicht wirklich gut. Ja, Milwaukee mit Sicherheit ein Team, was Run-and-Gun spielen kann, unheimlich schnell spielen kann. Die könnte ich außer Puste bringen, und das ist am zweiten Tag in Folge mit Sicherheit nicht so einfach. Dann haben sie auch, das hat man auch gemerkt, dieses letzte Play, wo Brandon Knight zum Korb gezogen ist, das war halt super sloppy. Die Defense stand nicht mehr, die haben schon ein bisschen die Schultern hängen lassen. Marc Gasol hat sich abkochen lassen, irgendwo im Hype-House ist Brandon Knight dann um ihn rumgezogen. Ja, also so eine Niederlage kann sicher mal passieren. Dieses Unkonzentrierte schlägt sich auch ein bisschen in den Quoten wieder. 21% von der Dreierlinie, 35% aus dem Feld, und im Gegensatz zum Spiel davor 5 Turnover mehr, 13. Das lässt so ein bisschen daraus schließen, es war eine anstrengende Woche, es war das zweite Spiel hintereinander, also ein Back-to-Back. Insofern würde ich das nicht so hochhängen, und ich glaube, wie du gerade sagtest, Memphis ist eine Mannschaft, die sich nicht viel von diesen Patzern erlauben wird über die lange Saison. Ja, ist genau richtig analysiert, finde ich. Also sowohl von der Fitness als auch mental ist das dann schwierig, ein ganzes Spiel wirklich am Ball zu bleiben. Wenn du es vielleicht früh entscheidest, am besten wäre wohl, spielst ein sehr gutes erstes und zweites Viertel, kannst dann ein bisschen die Bankspieler reinbringen, die das Spiel dann nach Hause schaukeln, und dann hast du ein Back-to-Back erfolgreich überstanden. Dem war halt nicht unbedingt so gegen Milwaukee. Milwaukee hat nun mal auch sehr, sehr viele junge Leute, ganz unterschiedliche Leute von der Spielanlage, die sie bringen können. Und dann verlierst du so ein Spiel. Bisschen unglücklich, muss man natürlich auch Kudos geben an Brandon Knight. Er hat einen sehr, sehr schönen Hesitation-Move angebracht gegen Marc Gasol. ehrlich gesagt, hätte ich jetzt auch eher gesagt, okay, der steigt hoch und wirft und hat dann mit Foul, was auch ein Foul war, dann ja, der Slay abgezogen und das 3-Point-Play damit letztlich den Sieg beschert. Toller Sieg für Milwaukee. Bisschen schade für Memphis. Sie waren auch ein bisschen zerknirscht danach. Sibo war ein bisschen angepisst, dass sie ja nicht einfach noch ein bisschen konzentrierter gespielt haben, gerade zum Ende hin. Aber was ich halt sehr, sehr witzig oder interessant besser finde, ist, und das wäre so meine Schlussfrage, die ich auch ein bisschen an dich stellen möchte, wer setzt sich durch, wenn du einen Gegner hast, der klein spielt, der Smallball spielt oder Smallball spielen kann und Memphis sagt, nee, wir spielen aber trotzdem weiterhin die großen Jungs. Das hast du jetzt zum Beispiel bei Milwaukee, wo der Greek Freak auf der 4 gespielt hat, hat im vierten Viertel 12 Punkte gegen Randolph gemacht, klar, back-to-back. Aber wie ist das, wenn zum Beispiel jetzt Cleveland oder sowas, ja, die dann Love auf der 5 spielen und LeBron oder Marion auf der 4, Memphis wird da sagen, nee, wir spielen trotzdem groß. Was meinst du, wie wird das dann aussehen? Also gegen Cleveland ist im Moment Wundertüte Cleveland noch relativ schwer zu sagen. Ich würde mir für die Frage vielleicht mal Golden State rauspicken, zum Beispiel. Ich glaube, das kommt dann aufs Shooting der kleinen Leute an aus dem gegnerischen Team. Also wenn du eine konstante Shooting Night hinkriegst als gegnerisches Team, dann hast du damit gegen Memphis eine Chance. Ich glaube aber, wenn dann diese Defense so greift, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, zum Beispiel gegen Phoenix, dann wird es unheimlich schwer, das Spiel zu gewinnen, weil wenn du keine gute Shooting Night hast, wir haben es gerade vorgelesen, selbst gegen große Jungs, Anthony Davis, Omer Asik, pflücken die jeden Rebound runter, Sibo und Marc Gasol, und dann wird es halt gegen Smallball-Teams umso einfacher, diese Rebounds zu kriegen, dann deine langsame Pace zu machen, das Spiel künstlich zu verlangsamen, dann kannst du dir vielleicht sogar ein, zwei Shotclock-Violations leisten, Hauptsache das andere Team kommt nicht ins Rollen. Also ich glaube, wie du es drehst und wendest, gegen große Teams sind sie sowieso gut aufgestellt und gegen kleine Teams sind sie halt im Backcourt trotzdem in der Defense wenigstens so gut aufgestellt. Wie du es drehst und wendest, ist es unheimlich, unheimlich schwer, gegen Memphis zu spielen. Und über eine 7-Spiele-Serie würde ich jetzt kein Team aktuell als Favoriten rauspicken, wo ich sage, die setzen sich deutlich gegen Memphis durch. Ich würde vielleicht noch, hatte ich gerade mal gesagt, auf die Gesamtstats eingehen des Teams, beziehungsweise auf die Leistungsträger. Da hat sich, und das ist so ein bisschen das, was ja auch San Antonio ausgezeichnet hat in den letzten Jahren, diese Konstanz, du hältst dein Team zusammen, ergänzt nur da, wo es wirklich sein muss. Und die Spieler haben sich in ihren Stats alle nicht so wahnsinnig verändert, nur zwei Leute sind tatsächlich hochgegangen und das macht sich dann bemerkbar in diesen knappen Spielen, die du auch letztes Jahr schon hattest, wo vielleicht der Tick gefehlt hat und diese Spieler aus deiner Starting Five, die jetzt besser geworden sind, die sorgen dann eben dafür, dass du genau diese knappen Spiele gewinnst. Also Courtney Lee zum Beispiel, letztes Jahr 11 Punkte aufgelegt, dieses Jahr 15 Punkte, dazu noch ein Rebound mehr als im letzten Jahr. Mike Conley ein bisschen schlechter, hat dafür aber sein 3-Punkt-Spiel um 5 Prozentpunkte verbessert und Marc Gasol spielt eine überragende Saison, plus 5 Punkte, also für Scoring war er nie bekannt, kratzt jetzt gerade an der 20 tatsächlich. Und Sibo, egal wie alt er ist und egal wie viele Jahre in der NBA spielt, legt halt konstante 17-11 auf und es ist kein Stück zu sehen, dass er irgendwie in eine andere Richtung gehen würde. Und das alles zusammen sorgt dann dafür, dass du mit 5-1 jetzt gerade da stehst und auch völlig zu Recht. Ich habe jetzt mal geguckt, weil wir gerade drüber geredet haben bei den anderen Teams, wie sieht's denn aus, sind die legit oder nicht oder ist das so ein bisschen overachieving? Die nächsten Spiele für Memphis, das sind die Lakers, Sacramento, Detroit, Houston, Toronto, Boston und die Clippers. Ich habe jetzt mal ein W für Win, also ein W für Win bei den Lakers dran geschrieben. Ich glaube, das ist recht safe. Bei Sacramento auch. Ich glaube, Boogie wird sich die Zähne an den beiden ausbeißen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so ein Spiel ist, wo Boogie vom Platz geht. Ganz genau. Detroit, für mich auch ein Win. Houston kommt so ein bisschen drauf an, ob sie eine Antwort, wie du gerade gesagt hast, auf James Harden haben oder eben nicht. Ich habe mir mal ein Loss aufgeschrieben. Toronto habe ich mir wiederum ein Win aufgeschrieben. Ist, glaube ich, ziemlich schwer, aber ich glaube, der Frontcourt in Toronto ist nicht so stark wie der von Memphis. Boston Win und Clippers habe ich jetzt einfach mal ein Loss daneben gemacht. Das wäre alles in allem 5-2. Und dann stehst du nach dem ersten Fünftel oder was, oder erst ein Sechstel der Saison, stehst du mit 10-3 da und wunderbar positioniert, um dir die Homecourt in diesem Jahr vielleicht schnappen zu können. Ja, ist cool, dass du das so gemacht hast. Ich schaue nochmal gerade, also manche Spiele sind natürlich so ein bisschen Toss-up und da kommt es ein bisschen darauf an, wie sich das Spiel entwickelt oder wo das Spiel stattfindet, aber du hast schon einige Teams, wo du sehr stark zu einem Sieg für die Grizzlies tendieren würdest. Also jetzt allein Boston, Detroit und die Lakers haben dann nicht wirklich viel zu melden, gemäß dem Zustand, in dem sie jetzt gerade drin sind. Insofern hast du da definitiv recht. Ich hätte jetzt auch ein, zwei Sätze zu Sibor sagen wollen. Und zwar, häufig gucke ich mir die Statline an von den Grizzlies und dann sieht man irgendwie, okay, Sibo 20 Punkte, 18 Würfe oder sowas. Ja, und dann irgendwie 12 Rebounds. Hat natürlich viel damit zu tun mit Tip-Ins und Tip-In-Versuchen, dass sich das dann schnell irgendwie addiert. Aber dann würde man natürlich auch schnell sagen, okay, der spielt jetzt nicht so effizient, geht nicht wirklich so viel an die Linie. Aber das braucht das Memphis-Team einfach. Memphis braucht A, einen Spieler, der sich seinen eigenen Schuss kreieren kann. Du gibst ihm im Halbfeld Top of the Key, macht ein paar Jab-Steps, geht entweder hin oder macht halt einen Post-Up, Tip-In, solche Sachen. Das sind leichte Punkte, die Memphis unbedingt braucht. Und da spielt es nicht so eine Rolle, ob der jetzt tatsächlich auch mal dieses einen Punkt pro Wurf, also irgendwie mal ein Spiel hat, wo er 18 Punkte, 18 Würfe nimmt, weil das sind letztlich 18 Punkte im Statistikbogen, die du brauchst, wenn du Memphis bist. Ja. Und wo du nicht unbedingt ein Riesensystem laufen musst und deine Spieler verausgabst. Insofern und Gasol steht daneben und macht auch 20. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass, ja, wenn sie weiterhin so konstant agieren können, dass da durchaus einiges drin ist für das Team. Und ja, Grid and Grind macht Spaß, weil es vor allem, ja, Sieger am Ende sind, die entscheiden. Und das war diese Woche auf jeden Fall der Fall. Sagt uns auf jeden Fall schon mal, welches Team wir diese Woche adoptieren sollen. Wir freuen uns natürlich auf jedes Team eigentlich, weil man das Team immer ganz gut kennenlernt, wenn man dann die Spiele wirklich en Detail sich nochmal anschaut. Also schreibt in die Comment-Section, nachdem wir heute den Pod hochladen, welches Team ihr adoptieren oder wollt, beziehungsweise welches Team wir adoptieren sollen. Was machen wir jetzt? Gucken wir nochmal auf Fantasy, oder? Ja, absolut. Ja, wie ihr es wisst, auch die Leute, die vielleicht zum ersten Mal jetzt zuhören, wir haben eine eigene Division bei Crossover Online, beim Fantasy Game. Wie versprochen, gucken wir uns auch die Tabellensituation da mal an. Wir beide liegen im Mittelfeld mit exakt der gleichen Punktzahl. Guckst dir an, 1538,5 bei beiden. Die Division anführt im Moment die Herne Sitzbaskets, danach die All-Stars, Yannick's Team, Block'n'Roll, This Shit is Banana, danach wir beide, Lokomotive Biertanken, Akis KM, Polish Hammer and Friends, Dennis Daggerts und Mülheim Strangers. Insgesamt eigentlich ganz erfolgreich, weil wir, ich glaube, vom Durchschnitt ist das gemessen, unter den Top 50 Divisions bei Crossover Online liegen. Heißt also, der Sachverstand, wenn man so will, ist bei uns zu Hause, beziehungsweise bei euch allen, die da mitspielen. Und dann gucken wir jetzt mal auf so ein paar Spieler, weil seit dieser Woche und die Trade-Deadline ist jetzt noch 14 Tage weg. Das heißt, ihr könnt auch die Spieler, die euch bisher enttäuscht haben, könnt ihr dann abgeben und gegen andere eintauschen oder Spieler, die verletzt sind, wie auch immer ihr mögt. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass sich dann die Marktwerte der Spieler durch ihre Leistung in der NBA dementsprechend ändern. Und wir haben es ja eingangs mal in der ersten Woche gesagt, es gibt halt auch so Spieler, die holst du dir genau deswegen, weil du möchtest, dass der Marktwert steigt und du denkst, die spielen viele Minuten, dass du die hinterher traden kannst. Und da haben wir so den einen oder anderen diese Woche schon ausgemacht, der in eine andere Richtung gegangen ist. Genau, oder eben stagniert ist vielleicht dann auch. Chris Copeland ist so einer, ich glaube, den hatten viele Leute vor der Saison auf dem Zettel, weil Indiana so viele Verletzungen hatte oder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, wusste man, okay, der kriegt seine Chancen, die Dreier zu werfen und das hat er dann auch getan. Ich glaube, der war für 500 oder 600.000 zu haben zu Beginn der Saison, liegt jetzt bei 4 Millionen. Ist natürlich eine Frage, also vielleicht auch für dich so, wir haben ihn, glaube ich, beide im Team, ob du ihn jetzt behalten wirst, ob du ihn abgibst, wenn er so viel wert ist, weil jetzt kommen bald ein paar Leute zurück, David West, Roy Hibbert wird dann auch wieder oder mitspielen. Ah, spielt schon wieder mit, sorry. CJ Martin, genau. Ob man ihn dann nicht lieber abgibt. Bei meinem Team hat sich jetzt genau die andere Entwicklung bei Anthony Bennett ergeben. Er hat jetzt nicht so viel gespielt, ein paar Spiele ausgesetzt, ist stagniert bei 740.000. Ist halt ein so ein Project sozusagen, was nicht aufgegangen ist. Ich werde mich wahrscheinlich auch von ihm trennen mit den Dollars, die ich sozusagen gewonnen habe. Otto Porter gab es auch für 500.000, liegt jetzt bei knapp 3 Millionen. Sollte man sich wahrscheinlich auch überlegen, vielleicht dann abzugeben, wenn Martell Webster und Bradley Beal dann irgendwann wieder zum Team stoßen werden. Das sind so ein paar Spieler, vielleicht noch Alfred Payton, der Rookie, der so sehr viele Ups und Downs hatte diese Saison. Gestern hat er mir ganze 2 Fantasy-Punkte gebracht. Aber generell bin ich da eigentlich ja ganz zufrieden. Mit knapp 15 Punkten im Schnitt, den gab es für 2 Millionen oder ein bisschen über 2 Millionen und ist jetzt fast 5 wert. Also. Ja, bei mir ist es auch in der einen und in der anderen Richtung. Also ich habe zum Beispiel Quincy Pondexter, der eine rabenschwarze Saison für mich spielt. Der hat 1 Million gekostet, ist jetzt noch die Hälfte wert, aber ist natürlich irgendwie so ein Kandidat, der so meinen Durchschnitt jede Woche ein bisschen drückt. Gibt aber auch noch andere. Chris Bosh sollten wir vielleicht noch erwähnen. Ich glaube, der war für knapp 7 zu haben, liegt jetzt bei 11. Also ein absoluter Steal. Den werden aber auch wahrscheinlich viele von euch haben, weil er eben genau das im Moment ausfüllt, was von ihm verlangt wurde, beziehungsweise was sich viele erhofft haben. Er ist die Nummer 1 Option bei Miami und das macht er total solide in den ersten beiden Wochen. Ja, bei mir noch zu nennen vielleicht im Team Jared Salinger von den Boston Celtics habe ich mir geholt, hat glaube ich auch so in die Richtung 4 oder 5 oder was gekostet, kostet 7,7. Insofern auch, ja, vielleicht auch so ein Spieler, wo man sich fragt, behalte ich den nicht. Gary Neal, auch so ein anderer, bei Charlotte 2,5 gekostet, jetzt 4 wert, einige ganz gute Spiele gemacht. Und was man da vielleicht noch dazu sagen sollte, also Spieler, die verletzt sind, so wie Westbrook, den wir beide haben, und auch Kevin Durant, falls ihr den in eurem Team habt, da ist der Marktwert eingefroren. Das heißt, ihr verliert jetzt nicht unheimlich viel Kohle, mit der ihr dann nichts mehr anfangen könnt, sondern das ist eingefroren. Da könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch die Zeit noch nehmt, auf den Spieler zu setzen oder ob er ihn jetzt wieder abgibt und den dann zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt, wenn er fit ist. Ja, ich glaube, du hast noch was. Genau, einen Punkt noch. Du hast jetzt gerade Westbrook erwähnt. Der war lag bei 9,4 Millionen der Marktwert. Ist ja auch jetzt außerhalb der ganzen Fantasy-Diskussion einer der Topspieler der Liga. So in der Range, ja, kann man wahrscheinlich auch sagen, bewegt sich dann vielleicht ein Ty Lawson, Brandon Knight, Kyle Lowry, John Wall, das sind alle Spieler, die dann dementsprechend auch viele Fantasy-Punkte bringen und sehr hoch bewertet werden, so um die 8, 9 Millionen. Und einer darf in dieser Diskussion natürlich nicht fehlen und das ist Tony Roten. Ja, absolut. Ist ja Early-Season-MVP-Kandidat, wenn man so will, ne? 9 Millionen, Alter, das ist unfassbar. Wir haben gerade noch vor dem Podcast ein bisschen geflaxt, wie viel mag er denn wert sein? Bei 5? Ja, bei 5 dachten wir schon so, ja, mein Gott, der schießt halt viel und macht, ist ja der einzige, der, wie sagt man so schön, Einäugige unter den Blinden in Philadelphia. Aber 9 Millionen, Mann, du hast die Jungs gerade aufgezählt, mit denen er da in einer Range liegt. Also wenn er dann nicht in der MVP-Conversation ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, muss definitiv sein. Jetzt muss das Team nur noch ein paar Siege einfahren, glaube ich, und dann ist er da ganz oben mit dabei. Aber das waren nur meine 2 Cent dazu. Ja, ich glaube, dann sind wir durch für diese Woche. Ja, wir freuen uns drauf, wenn ihr fleißig kommentiert, wenn ihr uns sagt, welches Team ihr in der nächsten Woche, welches wir ein bisschen genauer anschauen sollt. Nochmal vielleicht der Hinweis, uns hilft es sehr, damit auch andere Leute uns noch finden, wenn ihr uns abonniert bei iTunes, wenn ihr uns in eure Podcatcher bei Android einbettet und vielleicht auch so nett seid, eine Rezension bei iTunes zu schreiben, dann steigen wir ein bisschen in den Rankings, andere Leute sehen uns noch und ja, so steigern wir ein bisschen unsere Hörerschaft. Ansonsten, ja, würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei Fantasy in den Kommentaren so aktiv bleibt, wie ihr es im Moment seid. Ein bisschen Trash-Talk darf da auf jeden Fall nicht fehlen. Das könnte vielleicht sogar noch ein bisschen mehr werden. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einem Team, was wir jetzt noch nicht kennen, aber wir freuen uns drauf. Ne? From Downtown. Reingehauen.